Als Ishtar oder Inanna, die sumerische Göttin der Liebe und des Krieges, nach allen ihren Ländereien auch das Totenreich besuchen wollte, das ihrer Schwester Ereshkigal unterstellt war, musste sie am Eingang alle ihre Insignien und ihren Schmuck ablegen, an einem Haken ihre Kleider aufhängen und gehen, nackt. Everything, jedes Ding, das innig Geliebte, Geschaute, Erbaute, everything, jedes Ding, das innig Geliebte, Geschaute, Erbaute, everything digitalisiert. Krüge und Stühle, Tische und Teller, gescannt, Dosen und Hosen, Bücher und Betten, Bilder. Ich sortiere meine Papiere, fotografiere, registriere, verschnüre. Everything, jedes Ding geht hin, aus den Augen, aus dem Sinn.